Angstman. Kinderhörspiel von Hartmut L. Kohli. Ich habe das zweite Tor geschossen. Der Trainer hat mich in der Halbzeit eingewechselt, weil Kevin gebrochen hat. Der hat vorher wieder einen ganzen Sechserpack Fruchtzwerge gegessen. Hallo? Mutti! Mutti! Wo ist sie denn? Wieso ist denn der Anrufbeantworter an? Sie haben eine neue Nachricht empfangen um 17:38 Uhr. Hallo Jennifer. Es ist leider alles ziemlich blöd gelaufen. Ich muss heute in der Nachtschicht einspringen, weil zwei von den Schwestern die Grippe haben. Wenn irgendwas ist, ruf mich an. Die Nummer vom Krankenhaus hast du ja. Brote stehen auf dem Tisch. Und denk dran, lass bitte niemand in die Wohnung und schließ die Tür ab. Ich komme morgen früh rechtzeitig zum Frühstück. Also, bis dann. Ach Jennifer, und wenn dein Vater anruft, dann sag ihm nicht, dass ich nicht da bin. Sag ihm, ich bin gerade im Bad oder auf dem Klo. Sonst regt er sich doch wieder auf. Und du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Du bist doch ein großes Mädchen. Also, tschüss. Ende der Nachricht. Toll. Und du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Du bist doch ein großes Mädchen. Tja, Mutti, du hast es ja nicht anders gewollt. Das ist ein klarer Fall für... die Liste! Hier, wo ist sie denn? Liste aller Sachen, die ich gerne mal machen würde, die mir Mutter aber immer verbietet. So, mal sehen. Punkt 1, mit Schuhen aufs Sofa legen. Schon erledigt. Punkt 2, jetzt wird's interessant, heimlich Pizza bestellen. Da kann sich Mutti ihre blöden Leberwurstbrote sonst wohin stecken. Ja, guten Abend. Ich würde gerne eine Pizza bestellen. Was? 9 Jahre. Wieso darf ich denn als Kind nichts bestellen? Moment, warten Sie mal. Ich hole meine Mutter. Mutti! Ja, guten Abend. Hier ist Frau Mann, Jennifers Mutter. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Was gibt's? Ach so, nein, nein, das geht schon in Ordnung. Unsere Telefonnummer 24784. Ja, genau, Bäumlerstraße 14. Moment, ich frag sie mal. Jennifer, was möchtest du denn für eine Pizza? Eine Pizza Furioso. Maxi mit allem. Haben Sie gehört? Eine Pizza Furioso. Maxi mit allem. Und mit Doppelkäse. Und mit Doppelkäse. Ja, halbe Stunde. Danke, wiederhören. Puh. So, was kommt jetzt? Meine Geburtstagskerze anzünden. Langweilig. So, und jetzt Punkt Nummer 4. Alle elektrischen Geräte einschalten und gucken, wie lange es dauert, bis die Sicherung rausfliegen. Das ist gut. Aber da beschwert sich bestimmt wieder Herr Wagenberg von unten, wegen dem Lärm. Was gibt's noch? Stundenlang Fernsehen und dann ungezahnputzt, ungewaschen, mit einer Chipshüte in der Hand auf dem Wohnzimmersofa einschlafen. Das ist genial! Meine Damen und Herren, hier sehen Sie Jennifer Vanessa Mann, das einzige Mädchen auf der Welt, das in der Lage ist, 24 Fernsehprogramme auf einmal zu gucken, ohne zu erblinden. Ach Mist. Und jetzt Oliven. Nun schon müssen Sie um Ihr Leben fürchten. Und tun Sie schnell, bevor die anderen durchdrehen. Wir haben... Okay, Johnny, gib mir die Gummibäne. Nein! Bitte nicht! Johnny, gib mir die Plastikschürze um. Ich will mich nicht wieder so einsauen. Bitte nicht! Mist! Mist, immer diese zähen Oberschenkelmuskeln. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Erstmal die Tür abschließen. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab gar keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich glaube, ich versteck mich doch lieber im Schrank. Da sitzt ja schon einer. Ah! Ja, bitte nicht hauen. Was? Bitte nicht hauen. Bitte nicht auf den Kopf hauen. Aber ich will dich überhaupt nicht hauen. Und warum nicht? Warum soll ich denn? Wenn du mir nichts tust? Ich dir? Wer bist du eigentlich? Und wie kommst du in unseren Schrank? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin, aber dann ist mein Teleporter kaputt gegangen. Dein Teleporter? Ja. Und dann bin ich da drin gelandet. Ich meine, nichts gegen euren Schrank. Es ist wirklich ein ziemlich toller Schrank, keine Frage. Und wenn sich einer mit Schränken auskennt, na, dann bin ich das. Aber es ist schon ein bisschen stickig da drin. Man kriegt so schlecht Luft. Weißt du, ich habe leichtes Asthma. Und da muss man immer aufpassen. Siehst du? Und was sind das für Klamotten? Ist das ein Karnevalskostüm oder sowas? Wieso? Na, es sieht schon ein bisschen komisch aus. Dieser Frottee-Strampelanzug, der kaputte Helm, dieser Umhang und der Schlüpfer über der Hose. Aber das trage ich doch immer. Na gut, ich meine, den Umhang habe ich neulich zu heiß gewaschen. Deswegen ist er ein bisschen eingegangen, aber sonst... Ach du meine Güte, um Himmels Willen, das ist ja lebensgefährlich. Was ist denn jetzt los? Los, schnell, hol einen Eimer Wasser oder eine Decke. Aber warum denn? Na da, die Kerze auf dem Tisch, weißt du nicht, wie gefährlich Kerzen sind? Ja, aber die brennt doch gar nicht. Aber warum steht die da? Ich habe sie vorhin mal ganz kurz angemacht, aber nur ganz kurz. Siehst du... Weißt du nicht, dass Kerzen innen im Docht noch stundenlang weiterglühen können, obwohl man sie schon längst ausgemacht hat? Dann braucht nur ein kleiner Windstoß zu kommen und sie entflammen wieder. Und wenn dann ein zweiter Windstoß kommt, vielleicht ein bisschen stärker, dann kippt die Kerze um und fällt hier auf die Zeitung. Und die fängt natürlich sofort an zu brennen, weil sie aus Papier ist. Und dann brennt der Tisch, weil der ja aus Holz ist. Und dann brennt das Sofa, weil das ja aus Sofamaterial ist. Und dann brennt die ganze Wohnung, das ganze Haus. Alles brennt, lichterloh, meterhohe Flammen. Und du rennst zur Tür, da ist aber abgeschlossen und die Fenster sind zu hoch. Wenn man da rausspringt, bricht man sich das Genick und dann weiß man nicht wohin und dann verbrennt man und dann ist man tot. Das ist ja furchtbar. Ja, eben. Jetzt hol endlich das Wasser. Ja, schon. Wir müssen aber vor allem Ruhe bewahren. Das Schlimmste ist, wenn man in Gefahrensituationen in Panik gerät. Hier, der Eimer. Ja, endlich. Eins, zwei, drei. Wassermarsch! Da haben wir aber noch mal Glück gehabt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das ist aber ganz schön nass. Na und? Lieber nass als tot. Mist, wenn Mutti das sieht, dann krieg ich eine Woche Fernsehverbot. Wir müssen das sofort wieder trocken machen. Hier, nimm den Lappen und wisch unterm Sofa. Was ist das denn für ein ekliger Lumpen? Hoffentlich sind da keine Bakterien drin. Quatsch. Oder Viren. Los, beeil dich. Ja, ist ja schon gut. Was hat denn das zu bedeuten? Was? Na, die Puppe hier. Wo hast denn die her? Das ist doch keine Puppe. Das ist eine Actionfigur. Kennst du die nicht? Das ist Power Man. Das sieht man doch an dem P auf seiner Brust. Den habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Warte mal, ich hab hier auch noch... Power Man? Von wegen. Das ist... Steckst du mit ihm unter einer Decke? Mit wem? Mit Power Man? Du doch nicht so. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Erst einen auf nett machen, von wegen nicht hauen und so. Und mir dann eine Falle stellen. Na klar, deswegen ist auch die Tür abgeschlossen. Wahrscheinlich sollst du mich nur hinhalten, bis der da ist. Ich muss sofort weg hier. Ja? Bis wer da ist? Du weißt genau, wen ich meine. Mann, der macht mich fertig. Wenn er mich erwischt, der macht mich alle. Vielleicht reicht die Energie meines Teleporters ja noch, um die Tür aufzusprengen. Was? So, Koordinaten eingeben. Superpower Boost, Restenergie, Kulminator einschalten. Nein, lass das! Luft anhalten. Ich brauche eine Axt oder einen Vorschlaghammer oder... Jetzt hör endlich auf. Du machst mir Angst. Was hast du gesagt? Dass ich Angst kriege, wenn du so hier rumrennst und die Tür sprengen willst und solche Sachen erzählst. Du kriegst Angst? Sag mal, du glaubst wirklich, dass dieser Typ Powerman heißt? Ja, wie denn sonst? Meine Güte, du bist aber auch eine ganz leichte Beute. Schau dir den doch mal genauer an. Hier das P auf seiner Brust. P wie... Was? Pöbelman. Pöbelman? Psst! Willst du uns umbringen? Man darf den Namen nicht so laut aussprechen, sonst ist er sofort da. Ach so. Aber wer ist denn dieser... Ich meine, dieser Typ? Das ist die fieseste Ratte des Universums. Ein echtes Superheldenschwein. Ein was? Naja, er ist einerseits ein Superheld, aber eben auch ein richtiges Schwein. Und du bist auch ein Superheld? Da sieht man das nicht. Und das A auf deiner Brust heißt... Angstman. Wie bitte? Angstman. Ich bin der größte Schisshase, der fantastischste Angstbeutel des Universums. Und, und wer bist du? Ich heiße Jennifer. Jennifer Mann. Jennifer Mann? Du bist auch ein Superheld. Eigentlich... Jennifer Mann? Jennifer Mann? Jennifer Mann? Jennifer Mann? Ich habe noch nie von dir gehört. Aus welcher Galaxie kommst du denn? Galaxie? Ich komme aus Braunschweig. Ist das östlich oder westlich von Betelgeuse? Weiß gar nicht. Denk mal östlich. Verstehe. Da war ich noch nie. Und bei euch hat man wirklich noch nie was vom... du weißt schon von wem gehört? Also nicht, dass ich wüsste. Habt ihr ein Glück. Was macht denn der Pöbel? Psst! Ich meine, was macht denn der eigentlich so Schlimmes? Alles. Alles? Das volle Programm. Schubsen. Bein stellen, Kopf ins Klo und spülen, fesseln, foltern, vierteilen und vor allem natürlich pöbeln. Und das macht er mit jedem? Einfach so? Naja, es gibt tausend Möglichkeiten, wieso er es auf dich abgesehen haben kann. Entweder du sprichst seinen Namen zu laut aus oder er fühlt sich sonst irgendwie beleidigt und oder du heißt zum Beispiel Angstman. Wieso? Gibt's noch mehr, die Angstman heißen? Nee, das ist ja das Problem. Und wieso hat das ausgerechnet auf dich abgesehen? Naja, also das ist eine lange Geschichte. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Wohnung sichern. Er kann jeden Moment hier auftauchen. Lass mich überlegen, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Die Tür! Tür, los! Abschließen! Aber die ist doch schon längst abgeschlossen. Ja, richtig, sehr gut. Du denkst mit, aber das reicht nicht. Lass mich überlegen. Wir brauchen einen Hammer und große Nägel. Habt ihr einen Werkzeugkasten? Ja, Moment. Und stabile Bretter brauchen wir. Die Regalbretter sehen sehr gut aus. Was machst du denn da? Wir brauchen Holz, um das Fenster zuzunageln. Zunageln? Ich glaube, das findet meine Mutter nicht so gut. Deine Mutter? Vor wem hast du mehr Angst? Vor deiner Mutter oder vor ihm? Mann, der Typ ist ein Bulldozer, eine Dampframme. Der ist riesengroß und wiegt bestimmt über 200 Kilo. 200 Kilo? Ja, mindestens, wenn nicht 300. Und weißt du, was seine Spezialität ist? Nein. Am liebsten kommt er nachts, wenn du schläfst. Er schleicht sich an dein Bett ran, ganz leise von hinten. Und dann packt er deinen Kopf und dreht ihn herum. 20, 30 Mal, so. Und dann ist dein Hals aufgedreht wie ein Gummizug. Und wenn er den Kopf dann wieder loslässt, dreht er sich blitzschnell 20, 30 Mal zurück in einem Affentempo. Aber am Ende bleibt der Kopf natürlich mit dem Gesicht nach hinten stehen. Und dann musst du immer rückwärts gehen, weil wenn du vorwärts gehst, siehst du ja nichts und stolperst und fällst nach vorne über und landest auf deinem Hinterkopf, weil der ja dann vorne ist. Naja, und dann hast du immer Kopfschmerzen. Grässliche, bohrende, hämmernde Kopfschmerzen. Echt? Ja, großes Superhelden-Ehrenwort. Los jetzt, zunageln! Okay, also, Hanna, Nägelbrett, kannst du mir das mal bitte halten? Oh, das ist jetzt schlecht. Weißt du, ich hab's ein bisschen am Rücken und außerdem sind meine Hände sehr empfindlich und... Jetzt hilf mir schon. Das Brett rutscht weg. Na gut, aber du musst mir versprechen, mir nicht auf den Daumen zu hauen. Vorsicht! So, und jetzt noch der letzte Nagel. William! Das ist er! Verdammt! Los, hau den Nagel rein! Okay! Angstman, ich glaube, das war die Stimme von Herrn Wagenberg von unten. Den hat bestimmt unser Gehämmer gestört. Wie kannst du nur so naiv sein, Jennifer Man? Der kann doch jede Stimme der Welt nachmachen. Der kann sogar so klingen wie du oder wie ich. Aber wenn man ein geschultes Ohr hat, dann kann man ihn trotzdem erkennen. Wirklich? Was mache ich jetzt bloß? Ich geh zurück in den Schrank. Iceman, mach auf. Ich will da auch rein. Bist du verrückt? Wir müssen uns verteilen. Das erhöht unsere Überlebenschancen um 50%. Hier, falls du es schaffst. Das ist die Telefonnummer von meiner Mutter. Mit der kannst du dann alles weitere regeln. Ich möchte auf alle Fälle auf meinem Heimatplaneten begraben werden. Die ist aber lang, die Telefonnummer. Na ja, klar. Das ist ja auch eine intergalaktische Vorwahl. Am besten wählst du noch 0145 vor. Da kostet die Sekunde nur 1000 Mark. Und jetzt versteck dich da in der Kommode. Schnell! Du musst gleich da sein. Angstman? Was ist? Ich krieg keine Luft. Ich auch nicht. Vielleicht können wir uns ja vor die Schränke setzen. Und wenn er dann kommt, dann gehen wir ganz schnell wieder rein, ja? Ich glaube, das ist in Ordnung. Hörst du was? Nee, jetzt gerade nicht. Aber der Typ ist unglaublich raffiniert. Sag mal, woher kennst du den eigentlich so gut? Mann, der ist seit x Lichtjahren hinter mir her. Aber ich meine, wie hast du den denn kennengelernt? Ach, wir waren zusammen in der Superheldenschule. Und ich war eben schon ein bisschen, naja... Was? Vorsichtig. Weißt du, wir mussten immer so gefährliche Sachen machen. Du kennst das ja. Du warst ja auch auf der Superheldenschule. Ja, klar. Ja, erste Stunde Bäume ausreißen. Zweite Stunde entgleiste Eisenbahnen anhalten, dann eine Doppelstunde fliegen mit Lichtgeschwindigkeit und zum Abschluss vom Hochhaus springen, ohne sich den Knöchel zu verknacksen. Und das alles in der ersten Klasse. Die spinnen doch. Kein Wunder, wenn man da lernschwach wird. Und dann? Na, dann bin ich sitzen geblieben. Dreimal. Angstman gibt sich redlich Mühe, hat aber in der mentalen Gefahrenbewältigung noch einige Reserven. Wir empfehlen daher ein Wiederholen der Klasse. Na, das stand jedes Mal in meinem Zeugnis. Und dann musste ich sogar die Schule wechseln und kam in die Klasse von diesem Fiesling. Naja, ich meine, die anderen haben mich zwar auch immer gehänselt, aber da hatte ich mich irgendwann dran gewöhnt. Das war nicht so schlimm. Aber dieser, du weißt schon, der war wirklich super fies. Wieso? Na, erst hat er mich den ganzen Tag ausgelacht. Wegen jedem Mist. Der hatte überhaupt kein Verständnis. Dabei weiß doch jeder, dass man beim Fliegen abstürzen kann, oder? Zum Beispiel, wenn du so einen Baum ausreißt, dann ziehst du dir ganz schnell einen Splitter ein und der kann sich dann entzünden, vereitern und ruckzuck hast du eine Blutvergiftung. Blutvergiftung? Von einem Splitter? Naja, oder Schlimmeres. Tetanus zum Beispiel. Jedenfalls hat mich der Kerl dann jeden Tag vor der Schule abgefangen und mir meine Pausenbrote weggefressen. Der konnte wirklich unglaublich viel in sich reinstopfen. Und als ich dann keine Brote mehr mitgenommen habe, musste ich ihm immer mein Essensgeld geben oder irgendwas anderes, wie er gerade Lust hatte. Aber meistens hat er mich einfach so gehauen. Und du hast dich nicht gewehrt? Da bist du wahnsinnig? Der Typ ist total stark. Der hat mich zum Beispiel manchmal aus Spaß einfach so mit seinem dicken Bauch an die Wand gedrückt. Da wäre ich fast erstickt bei. Gegen den hätte ich überhaupt keine Chance gehabt. Und die Lehrer? Haben die denn gar nichts gemacht? Oder deine Eltern? Naja, ich hab das doch keinem erzählt. Dann hätte der mich ja erst recht vermöbelt. Außerdem wäre das meinen Eltern peinlich gewesen. Die beiden voll die altgedienten Superhelden. Mein Bruder ein Nachwuchs-Superheld. Da stehst du ganz schön alleine da mit deinem Schiss in der Hose. Ich hab auch einen Bruder. Neuerdings, weißt du, der... Aber nicht so einen wie ich. Dreimal darfst du raten, wie der heißt. Super Mood Man. Und das Schlimmste ist, der ist auch noch so. Der hat vor gar nichts Angst. Ist der älter als du? Ja, allerdings. Genau 25 Stunden. Das geht doch gar nicht. Na klar geht das. Wir sind Zwillinge. Aber bei uns war das nicht so, wie das normalerweise bei Zwillingen ist. Erst kommt der eine und ein bisschen später der andere. Plopp, plopp. Nee, bei uns lief das so. Mein Bruder, unvorsichtig wie immer, ist natürlich sofort raus aus dem Bauch. Aber ich wollte nicht. Ich habe mich festgehalten. Drin war es so schön kuschelig und mollig warm und draußen war es so hell und eisig kalt. Und also habe ich mich innen festgeklammert und die sind alle Amok gelaufen, weißt du? Der Arzt, die Hebamme, meine Mutter. Aber das war mir egal. Ich wollte einfach drin bleiben. 25 Stunden konnte ich mich festhalten. Aber dann... Naja, dann wurde ich müde und dann haben sie mich rausgezerrt. Deine arme Mutter. Ach, meine Mutter, das ist eine Superheldin. Der macht sowas nichts aus. Die fand's nur schlimm, dass ich so ein Angstbeutel war und mein Vater erst. Was machen eigentlich deine Eltern? Wieso sind denn die nicht hier? Ach, mein Vater wohnt woanders und meine Mutter muss meistens arbeiten. Die ist Krankenschwester. Wieso? Wieso wohnt denn dein Vater woanders? Weil der hat eine neue Frau und ein neues Kind. Ah, und dann bist du immer allein zu Hause? Naja, öfters. Und hast du überhaupt keine Angst? Doch, schon manchmal. Vor was denn genau? Och. Spinnen? Krabbelkäfer? Nee. Wieso? Naja, dass die in dein Bett reinkrabbeln und dir übers Gesicht laufen. Nö, eigentlich nicht. Im Dunkeln habe ich Angst vor Einbrechern. Und aber nicht lachen. Vor Monstern. Weißt du, so große, haarige Monster. Aber nicht so wie die in der Sesamstraße. Sondern so richtig fiese. So Zombies, die sich ganz langsam über dich beugen und dich erwürgen wollen. Das kann ich gut verstehen. Du meinst so welche wie mit so dicken Warzen, wo Haare rauswachsen. Genau. Und die Mundgeruch haben. Wie Frau Bargfeld, meine Klassenlehrerin. Und sind die Monster auch bewaffnet? Bis an die Zähne. Messer, Äxte und Kettensägen. Mein lieber Scholli, da läuft's einem ja eiskalt den Rücken runter. Aber am meisten Angst hab ich vor was anderem. Schlimmer als die Monster? Na ja, anders. Manchmal, wenn ich nach Hause komme und meine Mutter ist nicht da, Dann denke ich, die kommt nie wieder zurück. Wo soll sie denn hin? Die wohnt doch hier. Weiß nicht. Ist ja auch Quatsch. Aber ich denke dann, vielleicht ist ihr was passiert. Ein Unfall oder so. Oder sie kann mich nicht mehr leiden. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt er. Los, hier ist der Pizza-Express. Dieser raffinierte Hund. Aber ich habe vorhin wirklich eine Pizza bestellt. Tatsache? Tatsache. Wenn ich es mir recht überlege, ein bisschen Hunger hätte ich schon. Und ich erst. Auf dem Tisch stehen noch Leberwurstbrote. Leberwurst, da wird mir immer übel von. Mir auch. Hallo, ist niemand zu Hause? Okay, wir riskieren's. Aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Schieb das Geld unten durch den Schlitz und sag ihm, er soll die Pizza vor die Tür stellen. Okay. Könnten Sie die Pizza vielleicht vor die Tür stellen? Meinetwegen. Und das Wechselgeld? Stimmt so. Stimmt so. Danke, schönen Abend noch. Wart noch. Einen Moment. Wieso gehst du denn wieder in den Schrank? Nur zur Sicherheit. So, und jetzt hol endlich die Pizza. Okay. Die Luft ist rein. Das riecht ja köstlich. Hallo, Schätzchen. Ganz ruhig bleiben. Also, wo ist er? Was? Wer? Pass mal auf, Mädchen. Du sagst mir jetzt, wo diese Angsthase ist und dafür gibt's keiner auf die Backen. Ist doch ein faires Geschäft, oder? Ich weiß nicht. Denk mal darüber nach. Pizza. Und die Frage ist doch, wie groß ist dein Interesse, unnötige Schmerzen zu vermeiden? Bäh, das ist zu viel Käse. Das nächste Mal bestellst du eine mit Sardellen. Die müssten eigentlich drauf sein. Es ist eine Maxi mit allem. Furioso Maxi. Da haben sie sich beschissen. Zurück zum Thema. Es würde mich wirklich freuen, wenn du mir helfen könntest. Du sagst mir, wo er ist. Ich schnapp ihn mir und dann bist du uns beide los. Oder du sagst es mir nicht. Ich muss dir ein oder zwei Beine brechen, meine kostbare Zeit mit Suchen verschwenden und am Ende finde ich ihn trotzdem. Mal was anderes. Wo ist denn hier das Klo? Nein, nein, bitte nicht. Was? Bitte nicht den Kopf in die Schüssel stecken. Hat dir der kleine Schisser also von unserer ersten Begegnung auf dem Schulklo erzählt? Nee. Davor brauchst du keine Angst haben. Das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Ich muss nur mal für kleine Superhelden. Also? Also. Was? Das Klo. Wo ist das Klo? Dadurch die zweite Tür links. Danke, Schätzchen. Gib mir mal den Wohnungsschlüssel. Nur zur Sicherheit. Du kannst dir in der Zwischenzeit überlegen, wo dein Kumpel steckt. Ich persönlich glaube übrigens, dass er in dem Schrank sitzt. Angstman, der weiß, dass du hier drin bist. Du musst ganz schnell verschwinden. Ja, ja, aber wohin denn? Die Tür hat er abgeschlossen. Mist, und du musstest ja unbedingt das Fenster zunageln. Das wäre mir sowieso zu hoch gewesen. Du könntest höchstens versuchen, in mein Zimmer zu schleichen. Solange er noch auf Toilette ist. Und dann? Na, das Fenster in meinem Zimmer haben wir doch nicht zugenagelt. Was? Das sagst du jetzt? Mensch, da hätte er doch reinkommen können. Ist er aber nicht. Er ist durch die Tür gekommen. Also los. Ja, aber das Fenster in deinem Zimmer ist doch genauso hoch wie das hier. Aber es ist die einzige Möglichkeit, hier überhaupt rauszukommen. Zu spät. Versteck dich erstmal in der Kommode. So, jetzt geht's mir schon besser. Na, dann wollen wir mal. Los, du Pflaume, komm endlich raus aus dem Schrank. Aber da ist doch überhaupt niemand drin. Pass mal auf, Schätzchen. Entweder du hörst auf, mich zu vergackeiern oder ich lasse dich in einen anderen Aggregatzustand übergehen. Erstens habe ich eben gehört, wie du mit jemandem getuschelt hast. Und zweitens versteckt sich dieser Blödmann in 9 von 10 Fällen im Schrank. Komm schon raus, bevor du wieder anfängst zu husten, du Schwachmat. Na gut, wenn du nicht rauskommst, dann komme ich eben rein. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch gesagt, dass da niemand drin ist. Na gut, Angstman, du willst spielen. Also spielen wir. Wo könntest du sein? Ich kenne doch deine Vorliebe für Schränke. Wenn du nicht in dem großen Schrank bist, dann bist du wahrscheinlich in dem kleinen Schrank. Das ist kein Schrank, das ist eine Kommode. Für dich vielleicht. Für den Feigling ist es ein kleiner Schrank, in dem er sich verstecken kann. Nein, nein, Sie müssen sich irren. Das ist nämlich innen, genau. Die ist innen viel kleiner, als sie von außen aussieht. Was du nicht sagst. Ja, wirklich. Das ist eine Täuschung, eine Optikertäuschung. Das hatten wir neulich in der Schule. Das gibt's auch in der Wüste. Das heißt Fata Morgana und... Sag mal, du laberst einem ja ein Geschwür ans Ohr. Jetzt hör endlich auf, mich zu stören, oder soll ich dir wirklich noch ein Bein brechen? Nein, nein, bitte nicht. Dann reiß dich zusammen, du Plappermaul. So, und jetzt wollen wir mal nachschauen, wie klein die Kommode innen wirklich ist. Angstman, hau ab! Ich versuche ihn so lange festzuhalten. Lass mich los, du kleine Kräuter. Los, Angstman, durch das Fenster in mein Zimmer. Du sollst mein Bein loslassen. Oh Mann, nix wie weg. Mach's gut, Jennifer Man. Und danke. Mist, oh, ist das hoch. Ah, egal. Ah! Angstman? Das gibt's doch nicht. Der Feigling ist doch tatsächlich aus dem Fenster gesprungen. Okay, mein Früchtchen. Ich hab verstanden. Was jetzt passiert, hast du dir selbst zuzuschreiben. Hören Sie, das tut mir leid. Ich wollte doch nur... Was würdest du an meiner Stelle machen? Hm? Soll ich jetzt einfach wieder nach Hause fliegen? Nein, nein, mein Fräulein, jetzt bist du dran. So, erstmal wirst du jetzt ganz gepflegt gefesselt. Hände nach hinten. Bitte nicht. Aua! Ich hab Ihnen doch gar nichts getan! Falls es dich beruhigt, ich werde dich nicht sofort verdampfen. Verdampfen? Au. Ja, ja, das ist eine eher saloppe Bezeichnung für das, was am Höhepunkt der mehrstündigen Folter mit dir passiert. Atomisieren. Ja, das wäre wahrscheinlich wissenschaftlich korrekter. Sie wollen mich foltern? Ja, ich habe mir gedacht, ich mache dir und mir eine kleine Freude. Weißt du... Es gibt Typen, die sind so primitiv. Die kommen einfach rein, ballern dir eine, hauen dich um und gehen wieder. Aber das ist nicht mein Stil. Ich hab's gern ein bisschen kultivierter. Ich fange mit einem kleinen Lied an, das ich nur für dich geschrieben habe. Naja, also, ja, eigentlich habe ich's ja für den Feigling geschrieben. Aber wie das Leben so spielt. 1, 2, 3, du bist allein, und keiner wird dich retten, du bist so klein, und ich bin furchtbar groß, ich werd dich zwicken, quälen, hauen, dir dein Lieblingsspielzeug klauen. Deinen Lieblingspudding essen, dich ins Klo sperren und vergessen. Denn ich bin fies, ich bin gemein, ja, ich bin böse, bin ein Schwein. Ich bin der Böhmen. Er ist der fieseste von allen. Ich bin der Böhmen. Ein ganz, ganz harter Hund. Alle haben Angst vor mir, alle laufen von mir weg. Doch das hat keinen Zweck. Nee, nee, nee, nee, nee. Wo immer sie sich auch verstecken, in welchen Winkeln, in welchen Ecken, ich werde sie auch dort entdecken und erst erschrecken und dann das Urteil vollstrecken. Ich bin der Böhmen. Er ist der fieseste von allen. Ich bin der Böhmen. Er ist ein ganz, ganz harter Hund. Alle haben Angst vor mir, alle laufen vor mir weg. Doch das hat keinen Zweck. Nee, doch das hat keinen Zweck. Nee, doch das hat überhaupt keinen Zweck. Nee, doch das hat überhaupt keinen Zweck. Das tut ganz schön weh, was? Aber du musst schon noch ein bisschen durchhalten. Als nächstes möchte ich dich um deine Aufmerksamkeit für ein paar von mir selbst verfasste Witze bitten. Pass auf, kommt ein Mann in einen Blumenladen und sagt, ich hätte gern ein Brot, sagt der Verkäufer, ich auch, aber mein Kühlschrank ist gerade kaputt. Aber das ist doch gar nicht witzig. Na eben, darum geht's ja. Oder der hier, treffen sich zwei Superhelden. Sagt der eine, ich kann seit 3 Wochen nicht mehr fliegen. Sagt der andere, dann nimm doch die U-Bahn. Oh Mann! Du kannst gar nicht darüber lachen, was? Du findest meine Witze also nicht komisch. Dann müssen wir eben nachhelfen. Stufe 3, die Kitzelfolter. Erwartest du jemand? Nee, eigentlich nicht. Na, dann kommt auch niemand. Oh, jetzt habe ich dir mal die Faxen dick gemacht. Ach was, wen haben wir denn da? Angstman, was machst du denn hier? Ganz ruhig, Jenniferman. Ich bring das alles in Ordnung. Was ist denn mit deinem Bein? Hast du dich etwa bei deinem todesmutigen Fensterflug verletzt? Naja, ein bisschen. Steht ja aber eigentlich sehr gut, das Gipsbein und die Krücke. Passt zu deinem Typ. Angstman, hau bloß ab. Der Kerl ist wahnsinnig. Der hat mir eben Witze erzählt. Hat er auch gesungen? Leider. Du bist echt ein super Fiesling. Danke für das Kompliment. Aber jetzt komm endlich zur Sache. Was hast du mir vorzuschlagen? Naja, also folgendes. Hier bin ich. Du kannst mit mir machen, was du willst. Hauen und schubsen. Meinetwegen auch Witze erzählen. Bloß lass sie in Ruhe. Und warum sollte ich das? Weil sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Du bist doch hinter mir her. Das stimmt. Naja, dann kannst du sie doch auch freilassen. Ach, ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon so viel in sie investiert. Es wäre doch alles verschwendet, wenn ich sie jetzt laufen ließe. Ja, aber dafür hast du doch mich. Ach, nee. Nee, das gefällt mir nicht. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich nehme euch beide. Einen Doppelfolter. Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Aber das kannst du doch nicht machen. Das ist doch nicht fair. Fair? So weit kommt's doch. Was glaubst du eigentlich, wo wir hier sind? Bei der Jahrestagung der Gerechtigkeitsliga? Komm her, du Würstchen. Für dich habe ich mir einen besonders fiesen Fesselknoten ausgedacht. Den dreifachen Gurgelschmierer. Aua, das tut doch weh. Das hoffe ich auch. Aber keine Angst, das wird noch viel besser. Lass ihn los! Autsch, nicht so fest! Hör endlich auf! Ganz ruhig, um dich kümmere ich mich gleich wieder. Du sollst ihn loslassen, du Fettsack! Was hast du gesagt? Gar nichts! Sie hat gar nichts gesagt! Niemand nennt mich einen Fettsack, ist das klar? Du bist aber einer, ein feiger Fettsack, der sich nur an Schwächeren vergreift. Sei doch still! Bist du verrückt? Du machst ihn nur noch wütender. Du solltest auf deinen Freund hören. Willst du nicht noch irgendwas in dich reinstopfen, damit du noch fetter wirst? Das kannst du gerne haben. Leberwurstbrote. Mit jedem Brot werde ich immer noch ein bisschen böser, ein bisschen gemeiner, ein bisschen brutaler. Quatsch! Davon wirst du nur immer fetter. Mit jedem Brot kriegst du einen Speckring mehr. Na und? Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Wie viel Doppelkinne willst du denn dir noch zulegen? Dein Hals ist ja jetzt schon dicker als ein Elefantenoberschenkel. Oh mein Gott! Lässt du dir die Klamotten eigentlich von deiner dicken Mutter nähen? Oder klaust du nachts Zelte vom Campingplatz? Jetzt reicht. Halt endlich den Mund, oder? Oder was? Setzt du dich sonst mit deinem dicken Hintern auf mein Gesicht, du fette Mettwurst? Das ist jetzt echt fies. Was? Das gibt's doch nicht. Jennifer Mann, guck doch mal. Der heult ja. Dann ist er wenigstens abgelenkt. Wir müssen irgendwie versuchen, die Fesseln loszuwerden. Du hast doch noch eine Hand frei. Ja, Moment. Ich muss erst mal den Gurgelschnürer von meinem Kehlkopf abwickeln. Und jetzt du. Dreh dich mal um. Mann, ist das Rost. So. Geschafft. Danke. Und jetzt? Was? Und jetzt? Naja, ich meine, wir können den doch nicht einfach so sitzen lassen. Pöbelman? Angstman, nicht. Doppelkind. Ist schon okay. Pöbelman. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Lass mich in Ruhe. Ja, natürlich. Und vor allem, dieser soll mich in Ruhe lassen. Ist genau wie die anderen früher. Früher? Was glaubt ihr eigentlich, wie oft ich mir diese Sprüche anhören musste? Hey, Dicker, komm mal rüber, ich will nicht mehr leben. Kannst du dich mal auf mich draufsetzen? Oder im Schwimmbad, wenn ich auf dem Dreier stand, hat der Bademeister immer eine Durchsage gemacht. Achtung, Achtung, Arschbombe im Anflug. Wer nicht zermatscht werden möchte, verlässt jetzt bitte das Becken. Das hat der Bademeister gesagt? Und das war noch das Harmloseste. Boah, aber deswegen... Naja, aber du musst doch jetzt nicht mehr heulen. Ja, du hast gut reden. Du bist ja nicht dick. Du musstest ja keine Angst haben, jeden Morgen in der Schule mit einer Schweinebacke begrüßt zu werden. Naja, aber dafür hatte ich wegen anderen Sachen Angst. Und niemand wollte mehr neben mir sitzen, weil da angeblich kein Platz mehr war und weil ich stinken würde. Aber ich dachte, niemand wollte neben dir sitzen, weil du fies und brutal warst. Ach, das kam doch erst viel später. Irgendwann habe ich mich nämlich wirklich auf einen draufgesetzt. Eigentlich aus Versehen. Ich wurde in der großen Pause angerempelt und da habe ich das Gleichgewicht verloren und bin nach hinten weggekippt. Dummerweise stand ausgerechnet da dieser Typ, der mich immer am meisten geärgert hat. Du kennst ihn wahrscheinlich als Hinkeman, aber so hieß er erst nach dem Unfall. Du meinst, du hast dich... Platsch! Mitten auf ihn draufgesetzt habe ich mich. Und alle sind zur Seite gesprungen und haben geschrien. Und nachdem mich dann 5 Lehrer von Hinkeman runtergehoben haben, haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht. Als er dann nach 3 Wochen wieder in die Schule kam, wollte ich mich bei ihm entschuldigen. Aber der hat ja schon angefangen zu heulen, wenn er mich nur gesehen hat. Und die anderen? Die sind mir auch aus dem Weg gegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass keiner mehr Schweinegesicht oder Kalorienbomben zu mir gesagt hat. Die hatten auch Angst vor dir? Ich denke, das waren alles Superhelden. Weißt du, was das für ein Anblick ist, wenn ich mich auf jemanden draufsetze? Die hatten einen Schock. Und außerdem kam dann ja irgendwann Angstmähen. Da hatten sie jemand anderes zum Auslachen. Und ich konnte jeden Tag ohne Risiko beweisen, was für ein fieser Sack ich war. Indem du mich gehauen hast. Ja, was blieb mir denn anderes übrig? Aber warum ausgerechnet mich? Ist doch klar, denk doch mal nach. Weil du so viel Angst hattest, dass du es nie jemandem erzählt hättest. Verstehst du? Das war eine sichere Sache für den. Wenn du mich gesehen hast, was hast du da gedacht? Ja, ich weiß nicht. Ich hab gedacht, hoffentlich haut er mich nicht. Eben. Du hast nicht gedacht, oh Mann, ist der fett. Du hast gedacht, oh Mann, ist der fies. Mhm. Siehst du. Naja, Ist ja jetzt auch egal. Kann ich noch ein Schnittchen? Klar, natürlich. Nimm ruhig. Danke. Sehr lecker, diese Leberwurst. Na gut, dann packe ich mal zusammen. Und wo willst du jetzt hin? Keine Ahnung, zurück kann ich ja nicht mehr. Wenn das hier rauskommt, dann kann ich mich zu Hause nicht mehr blicken lassen. Aber wer soll denn das verraten? Also ich? Du weißt doch, wie es im Universum ist. Und weiß es einer, wissen es alle. Aber wenn... Was? Auch nichts. Hm. Ich meine, wenn du willst, dann könnten wir... Also, ich weiß doch auch nicht wohin, aber... Wir könnten doch zusammen losziehen, vielleicht, eventuell, wenn... Also, und du hättest keine Angst mehr, dass ich dich haue? Würdest du denn? Naja, versprechen kann ich natürlich nichts. Nehmen wir mal an, wir würden wirklich zusammen. Wo soll es denn hingehen? Warst du schon mal auf Drafalmor 5? Nö. Das soll ja ein ganz toller Planet sein. Da gibt's keine Ecken, an denen man sich stoßen kann. Da ist alles rund. Die Häuser, die Tische, die Fußballfelder. Ja, und alle Straßen sind aus Schaumgummi. Wenn man da hinfällt, dann tut man sich überhaupt nicht weh. Da könntest ja sogar du fliegen lernen. Vielleicht. Und die Leute da sind Formwandler, weißt du? Die verändern jeden Tag ihr Aussehen. Die sind mal groß, mal klein, mal dick, mal dünn. Naja, so je nach Laune. Du fällst da überhaupt nicht auf. Tatsache. Tatsache. Wie war dein Name nochmal? Jennifer Mann. Also Jennifer Mann, nix für ungut. War nett, dich kennengelernt zu haben. Und sorry wegen der Singerei vorhin. Schon vergessen. Na los, Angst melden, sag deiner Freundin auf Wiedersehen und dann machen wir einen Abgang. Oh, du willst mit mir? Na mach hin, bevor ich es mir wieder anders überlege. Natürlich. Mach's gut, Jennifer Mann. Vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder. Ja, und Angst, Mann, wenn der wieder fies wird, dann frag ihn einfach, was für eine BH-Größe er hat. Dann beruhigt er sich schon wieder. So, das reicht. Wir müssen los. Alles klar, bin soweit. Naja, es gibt da allerdings noch ein kleines Problem. Mein Teleporter ist leider im Eimer. Das ist doch kein Problem. Ich habe einen Mega-Teleporter. Der trägt bis zu 500 Kilo. Man weiß ja nie, ob man nicht doch noch mal das eine oder andere Gramm zunimmt. Tschüss! Tschüss! Oh Mann, das muss ich meiner Mutti erzählen. Ja, meiner Mutti muss ich das auch erzählen. Oh Mann, das muss ich Mutti sagen. Städtisches Krankenhaus, chirurgische Frauenstation, Schwestermann am Apparat. Ja, hallo Mutti, ich bin's. Jennifer, mein, Jennifer. Jennifer? Ist irgendwas passiert? Geht's dir gut? Hat dein Vater angerufen? Nein, alles in Ordnung. Aber du glaubst nicht, was hier los war. Hm? Ich wollte eigentlich schon schlafen gehen, aber da habe ich plötzlich so ein Geräusch gehört. Und als ich dann in den Schrank geguckt habe, da saß so ein komischer Typ drin. Der hatte total Angst. Deswegen hieß der auch Angstmann. Jennifer. Und der war auf der Flucht von einem anderen Typen. Der hieß Pöbelmann. Jennifer, hast du dir wieder so einen blöden Film im Fernsehen angeguckt? Nein, jetzt hör doch mal zu. Und dieser Pöbelmann, der kam dann auch noch und war total fett und total fies und hat einen riesen Rabatz gemacht und ein ganz furchtbares Lied gesungen. Kind, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für so einen Quatsch. Das ist kein Quatsch. Die waren wirklich hier. Und dann habe ich dem dicken Typ gesagt, dass er sich nur so anstellt, weil er so dick ist. Und dann hat der geheult. Und dann haben sich beide vertragen. Und der Dicke hat die ganzen Leberwurstbrote aufgegessen, weil ihm die Pizza nicht geschmeckt hat. Und dann sind sie zusammen auf irgend so einen Planeten geflogen. Jennifer, welche Pizza? Na, die Pizza, die ich... Oh, hast du wieder deine komische Liste abgearbeitet? Meine Liste? Woher kennst du denn meine Liste? Jennifer, Geheimpapiere sollte man eben nicht offen rumliegen lassen. Oh, hör zu, ich muss Schluss machen. Da hat gerade ein Patient geklingelt. Jennifer, tu mir einen Gefallen und geh jetzt ins Bett. Meinetwegen lass bei Punkt 5 einfach das Fernsehen weg, aber bitte geh schlafen. Du weißt doch, du schreibst morgen in der ersten ein Diktat. Also tschüss, mach's gut, ich hab dich lieb. Menno, die alte Schnüffeltante. Punkt 5. Ohne Fernsehen. Ungezahnt putzt, ungewaschen, mit einer Chipstüte in der Hand auf dem Wohnzimmersofa einschlafen. Auch nicht schlecht. Die Chips hat Pöbelmann ja wenigstens übrig gelassen. Aber das Licht lasse ich an. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Angstman. Kinderhörspiel von Hartmut Elkodi. Musik Lexa Thomas. Jennifer Tabea Sitte. Ich glaube, es findet meine Mutter nicht so gut. Angstman Lars Rudolph. Dann verbrennt man und dann ist man tot. Pöbelman Tom Quaas. Kann ich noch ein Schnittchen? Mutter Conny Wolter. Tschüss, mach's gut, ich hab dich lieb. Regieassistent Sabine Fiedler. Schnitt Hermann Leppich. Ton Bernd Friebel. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Ist jetzt endlich Ruhe da oben! Produktion Deutschlandradio Berlin 2000.